Großen, großen Dank, dass du heute dir die Zeit genommen hast und diesen Nachmittag weiter mit uns gestalten wirst. Ich könnte mir gerade keinen schöneren Ort vorstellen. Hallo. Und so viele Leute da sind. Ich starte gleich mal mit einer Einstiegsfrage. Arbeitet einer von euch zufällig gerade an einem attraktiven, schmucken Platzhalter, Abstandhalter für Fahrräder? Mit dem auch Erwachsene rumfahren würden? Also was jetzt nicht so nach Eisstiel im Fahrrad aussieht? Ich frage das. Ja, ich frag das, weil die Dame, die mich gestern im Berufsverkehr am Alexanderplatz umgekegelt hat, tatsächlich eine Radfahrerin war, die genauso wie ich auch einfach auf dem Weg von A nach B war und unterschätzt hat, wie viel Platz wir alle zur Verfügung haben auf den Wegen Berlins. Also, warum ich euch diese kleine Anekdote mitgebracht habe, ist A, das merken wir auch daran, wie kuschelig das hier ist. Hier in dieser Stadt sind die Wege oft erstaunlich kurz für eine Großstadt, sie sind aber oft auch schon erstaunlich eng. Es ist viel los, es ist viel Gründerspirit da, es sind viele, viele Ideenkonzepte, die in der Luft liegen, viele Ideenkonzepte, an denen gearbeitet wird. Der Wettbewerb ist sportlich, nicht nur auf dem Fahrrad. Und umso wichtiger ist es, dass ihr eure Ideen, Konzepte, wenn ihr sagt, ja, ich habe Entrepreneurial Drive, ich habe Lust, mich mit dem Thema zu beschäftigen, dass ihr euer Ideenkonzept gut entwickelt. Ich bin seit fast 2 Jahren jetzt als Mentor im Komponentenportal die Person, die euch bei diesem Tanz zwischen Ideen ventilieren und strukturieren begleitet und unterstützt. Manche Leute kommen rein und sagen, sie hätten vielleicht gern mal eine Idee. Mal gucken, wem ich irgendwie diese Platzabstandhalter fürs Fahrrad anschnacken kann. Andere Leute sagen, oh Kirsten, ich habe so viele Ideen, Kinder. Ich weiß überhaupt nicht, mit welchem ich jetzt zuerst weitermachen soll, weil auch meine Zeit ist begrenzt. Andere sagen, ja, ich habe hier mein Ideenkonzept, ich habe vielleicht sogar schon mal mit der Business Model Canvas gearbeitet, das ist ja ein wunderbares Werkzeug, deswegen gucken wir uns das ja auch nachher genauer an, um dieses ganze Kopfkino, dieses ganze Ideenkonzept, das wir haben, mal auf einen Blick von 0 auf 100 in eine Klarheit zu bringen, in eine Struktur zu bringen, die uns hilft, von da aus wieder jeden einzelnen Punkt zu beleuchten, umzudrehen, zu diskutieren, zu modifizieren. Mit Vertrauten, mit vielleicht gründen wir im Team, vielleicht sind wir ein Zweierteam, vielleicht sind wir ein größeres Team, vielleicht bin ich ein Solopreneur im Austausch mit meinem Mentor, vielleicht gehe ich auch meinen Freunden und meinen Partnern zu Hause damit auf den Keks und rede rund um die Uhr über mein Ideenkind. Und so eine Business Model Canvas ist eins von vielen wunderbaren Werkzeugen, die es gibt, um sich in der Strukturierung begleiten zu lassen. Und je nachdem, wo, an welcher Stelle in eurer Ideenkonzeption ihr mir begegnet, ihr mir Vertrauen schenkt, ich euch treffe, da versuche ich euch bestmöglich abzuholen und da steigen wir rein. Ich arbeite in der Einzelarbeit häufig mit der Canvas, weil es einfach eine gute Möglichkeit ist, ich sagte es schon, Ideen zu strukturieren und sich mal klar zu machen, was habe ich überhaupt vor. Ihr habt diejenigen, die auch im Jahresprogramm der Stiftung sind, haben sich ja viel mit der Frage, stimmig zur Person, stimmig zum Markt auseinandergesetzt, mit der eigenen intrinsischen Motivation, mit der Vision des Why und des When. Was will ich überhaupt? Wo will ich überhaupt hin? Denke ich zu groß? Denke ich zu klein? Das ganze Ventilieren von Ideen, Konzepten, das ist ein Prozess, der ist dynamisch. Ihr nehmt immer wieder Momentaufnahmen vor und guckt, wo ihr steht. Und wenn ihr sagt, jetzt bin ich an dem Punkt, an dem ich mal mit jemandem im geschützten, vertraulichen Raum, jemand, der extern und neutral ist, das durchtesten will, dann könnt ihr eben auch mit Sparringspartnern, in Teams, mit Coaches oder Mentoren daran arbeiten. Ich übe diese Tätigkeit schon seit vielen Jahren in unterschiedlichsten Kontexten aus und ich arbeite so gerne im Komponentenportal, mit dem Komponentenportal, in diesem Spirit, weil einfach viele Leute so tolle Ideen haben und sagen, sie wollen nicht nur den 195. Plastik-Nippes in die Welt bringen, sondern sich auch ganz oft überlegen, wie können wir Sachen besser machen, wie können wir Sachen sinnstiftender machen, wie können wir dieser Welt, in der es überhaupt schon so viele Produkte gibt, in der wir die ganze Zeit Sachen an die Ohren geschmissen kriegen, die wir wollen sollen, wie können wir vielleicht durch Reduktion, durch Vereinfachung, durch ganz neue Wege, durch schlauere Konzepte, durch Abkürzungen der Welt was Sinnvolles hinzugeben. Genau, also das Thema ist, und das ist die gute Nachricht, selbst wenn ihr gründet, selbst wenn ihr alleine gründet, ihr müsst nicht alles selber machen. Könnt ihr natürlich, klar, aber ihr müsst nicht alles selber machen. Ihr dürft euch helfen lassen und ihr könnt trotzdem der Dirigent eures Orchesters bleiben. Ihr könnt trotzdem der Bauherr bleiben eurer Geschäftsideen und ihr müsst und solltet sogar die Kontrolle haben über das, was auch externe Dienstleister für euch machen. Sich mit allen Geschäftsfeldern theoretisch auseinanderzusetzen, die Konzeption sorgsam zu machen, sich dafür Zeit zu geben, ist wichtig. Umso besser könnt ihr auch externe Dienstleister briefen. Ja, nur wenn die euren Auftrag verstehen und ihr ein Gefühl dafür habt, setzen die das wirklich in eurem Sinne um. Dann habt ihr auch in dieser Ambiguitätstoleranz, in diesen Unsicherheiten, mit denen wir immer zu tun haben, die Sicherheit in der Kommunikation mit denjenigen, die euch in eurer Gründung unterstützen. Also, ihr seid nicht allein, ihr könnt euch helfen lassen und es gibt Werkzeuge. Finde ich schon mal zwei ziemlich gute Nachrichten. Und ich freue mich total, dass der Florian heute hier ist. Hallo. Zu meiner Linken. Florian hat mich aufgespürt und hat gesagt, du, ich habe da eine Idee, die würde ich gerne mal mit dir besprechen, die würde ich gerne mal weiterentwickeln. Es war auch so, dass nur beim ersten Gespräch, wie es oft ist, ich den Eindruck habe, mein Gegenüber sagt so, jetzt wohin mit dem Klavier, jetzt könnte es eigentlich gleich losgehen und dann, wenn wir anfangen, uns die einzelnen Bausteine genauer anzugucken, dann merken wir, dass wir vielleicht bis zum Test, bis zum MVP, bis zum Minimum Viable Product, bis zum Proof of Concept, um hier mal die Business-Bingo-Kiste aufzumachen, dass wir da doch noch ein paar Rückschleifen brauchen. Und bevor wir erzählen, was in unserer Zusammenarbeit so passiert ist und wie es auch Florian speziell mit der Business Model Canvas gegangen ist, ob und wenn ja, er sie eingesetzt hat. Ne? Denn es gibt so viele Werkzeuge im Werkzeugkasten, da muss man nicht immer den Hammer nehmen. Wollen wir euch mal sein Geschäftsmodell anhand der Business Model Canvas erklären. Wir haben gedacht, das wäre eine gute Idee, um so ein theoretisches Konzept und den konkreten Fall einer Gründung, die jetzt gerade an einem ganz spannenden Punkt ist, nämlich mitten im Proof of Concept, mitten in der Resonanzmessung, ob die Hypothesen, die er in seinem ausgearbeiteten Ideenkonzept hat, auch auf Resonanz am Markt stoßen, testet. Bevor wir euch die Blätter austeilen, die die Stiftung, die Mitarbeiter hier großartigerweise für uns bereitgestellt haben im Format A3, da können wir nachher richtig auch selber drin rumkritzeln. Bevor wir euch die austeilen, würde ich gerne wissen, wer von euch hat denn schon mal mit der Business Model Canvas gearbeitet oder arbeitet gerade damit? Ja, cool. Und wer von euch benutzt dieses Werkzeug für das Ideenkind, mit dem er gerade am schwangersten geht? Okay. Finde ich insofern spannend, toll, dass es so vielen Leuten schon kennt, weil es ist ein Experiment. Ne? Ich habe gesagt, ich setze dieses Instrument oft in der Einzelarbeit ein, aber das in so einer großen und in so einer heterogenen Gruppe mit so wenig Zeit zu machen, ist ein Experiment, auf das ich total Lust habe, das gemeinsam mit euch auszuprobieren heute, ob und wie euch dieses Werkzeug hilft, in diese Komponentenlogik reinzukommen. Strukturieren, segmentieren und schauen, kann oder muss oder will ich das selber machen oder kann das vielleicht jemand anders für mich machen und ich bleibe in der Zeit in Kontakt mit meiner Vision, mit meinen Kernkompetenzen und bin einfach auf einer anderen Flughöhe. Das ist dieses Mini-Workshop-Element, das wir euch mitgebracht haben, damit ihr nicht denkt, irgendwie ihr kriegt hier nur Text aufs Ohr, denn Entrepreneurship ist auch machen, tun, ausprobieren, es geht immer ums Selbermachen. Die Proteinkampagne. Genau. Was ist und kann und macht die Proteinkampagne? Genau, jetzt sage ich erstmal noch schnell Hallo. Vielen Dank für die Einladung. Es ist ganz schwer, so lange hier zu stehen, ohne was sagen zu dürfen. Jetzt habe ich ein kleines Redebedürfnis und wollte deshalb einfach erstmal Hallo sagen. Und ja, freue mich einfach in diesem tollen Rahmen hier wieder zu sein. Diesmal ausnahmsweise mal auf der Bühne. Das ist für mich auch eine neue Erfahrung. Ja, ich bin der Kirsten zugelaufen im August, weil ich aus der klassischen Situation herauskam, dass ich mir ein Ideenkind sozusagen einfallen lassen habe, nachdem ich das Buch von Professor Faltin gelesen habe, Kauf schlägt Kapital, und direkt Media in Res gegangen bin und angefangen habe, da rum zu überlegen, anfänglich noch mit einem Partner. Nach 3 Wochen waren wir soweit, dass wir gesagt haben, jetzt können wir gründen. Dann kamen so die ersten Zweifel auf und dann habe ich gesagt, der Professor Faltin hat doch gesagt, dass es ein paar tausend Stunden eigentlich dauert, so ein Konzept zu entwerfen. Wie kann das sein, dass wir jetzt schon überlegen, welche Rechtsform wir eigentlich wählen? Also die anfängliche Euphorie verflog leider schnell wieder. Der Partner ist dann auch 2-3 Wochen später abgesprungen, ich stand alleine da. So leicht wollte ich allerdings nicht aufgeben und habe weiter dran überlegt an der ganzen Sache. Dann bin ich dazu gekommen, einfach mal beim Komponentenportal nachzuschauen, was gibt es da eigentlich für Komponenten. Ich dachte, gut, da wir kurz vor der Gründung sind, der Partner ist jetzt weg, dann schaue ich einfach, welche Komponenten brauche ich und dann setze ich das alleine um. Und dabei bin ich dann auf die Komponente Coaching gestoßen mit der Kirsten und habe gedacht, na, das hört sich eigentlich gar nicht so schlecht an. Ich probiere das jetzt einfach mal aus und habe 1 Stunde gebucht. Und in Vorbereitung eben auf dieses erste Coaching bekommt man so eine Checkliste zugeschickt, wo man alle möglichen Angaben zu seinem intendierten Geschäftsmodell machen soll. Das habe ich getan. Und ja, beim Aufschreiben ist mir eigentlich schon klar geworden, also dieses Konzept ist irgendwie, so wie ich mir das vorstelle, nicht so ganz tragfähig. Da muss man auf jeden Fall noch viel, viel dran arbeiten. Und so sind wir eigentlich in diesen Coaching-Prozess eingestiegen. Die Kirsten kam dann irgendwann in einem Nebensatz dazu, zu sagen, ja, macht noch bitte mal die Business Model Canvas, füll mir das doch mal aus. Und ich habe gesagt, was zum Teufel ist die Business Model Canvas? Hatte noch nie davon gehört. Ich habe vorhin gesehen, es gibt ja auch einige, die das noch nicht kennen. Ich habe die dann eben von der Kirsten zugeschickt bekommen und habe die dann angefangen auszufüllen. Und das ist eigentlich das Tolle, warum ich auch ein bisschen eine Lanze brechen möchte für diesen Business Model Canvas. Man benutzt es nicht nur einmal und schreibt dort seine Geschäftsidee auf, sondern es ist eigentlich ein konstanter Begleiter, der einen als Entrepreneur wahrscheinlich sein Leben lang auch begleiten wird. Denn hier hat man die Möglichkeit, ganz konkret anhand einiger, insgesamt sind es glaube ich 9 Fragen, seine Gedanken zu strukturieren und hier zu Papier zu bringen. Man tut das und man kann so einen kleinen Selbstcheck machen, wenn man das gemacht hat. Das habe ich jetzt neulich erst wieder getan. Man schreibt praktisch diese Business Model Canvas auf und probiert danach diese Vision, die man hier praktisch zerlegt hat, in die Einzelteile aufzuschreiben. Und ich habe das getan und habe eigentlich auch gedacht, boah, das ist eigentlich wieder ein gutes Konzept, habe probiert, das aufzuschreiben und nach einem halben Absatz schreiben ging schon nichts mehr. Da habe ich gemerkt, man muss wieder rangehen und das noch weiter verfeinern. Dafür taugt die. Und um euch begrifflich zu machen, wie das eigentlich funktioniert, zumindest für diejenigen, die noch nie damit gearbeitet haben, haben wir einfach mal mein Projekt, das ist die Proteinkampagne, zerlegt. Das ist allerdings nur ein grober Überblick, also ihr werdet jetzt nicht das gesamte Geschäftsmodell hier sozusagen zum Mitschreiben präsentiert bekommen, obwohl ich nicht davon ausgehe, dass es mir jemand stehlen möchte, weil es ja auch ein bisschen ein Nischenthema ist. Aber es geht, wie gesagt, jetzt einfach nur darum, grob euch dieses Business Model Canvas näher zu bringen. Da gehen wir jetzt einfach mal Media in Res. Und das erste ist eigentlich, sind die Customer Segments. Das ist Punkt 1. Man fängt immer an vom Kunden zu denken. Ich tue jetzt so, als wäre mir das immer schon klar gewesen, aber die Kirsten hat es mir eigentlich erst beigebracht, dass der Kunde eben im Mittelpunkt steht. Ja, Bei der Proteinkammer zwei einleitende Sätze, damit jeder versteht, um was es geht. Ich komme selber aus dem Hotelfach. Ich habe mit Entrepreneurship bis vor einem Jahr gar nichts zu tun gehabt. Habe das Buch gelesen, habe gedacht, was tue ich? Und ich habe relativ viel Sport früher betrieben. Ich tue es immer noch nur anders jetzt und habe gleich gedacht, mein Gott, die Supplemente, die man am Markt kaufen kann, sind viel zu teuer. Sie sind nicht fair. Es ist alles Mögliche dort reingemischt, was man eigentlich als Sportler nicht unbedingt trinken möchte. Ich probiere einfach mal das Prinzip der Tee-Kampagne umzumünzen auf Protein. Ja? Man muss das Rad nicht gleich neu erfinden, vor allem wenn man, wie ich, eigentlich gar keine Ahnung von dem Ganzen hat. Man kann auch ein bestehendes Geschäftsmodell, nichts anderes ist ja die Kampagne als solche, nutzen, um diese auf einen anderen Bereich zu duplizieren. Das habe ich damit gemacht, also bin nach diesen Prinzipien der Tee-Kampagne vorgegangen und wollte halt, und das ist immer noch das Ziel, was ich jetzt gerade am Markt teste, ein Protein nach Kampagnenprinzip liefern. Gut, jetzt sind wir wieder bei der Canvas. Also, Customer Segments. Wer sind meine Kunden? Grob gesagt sind es natürlich Sportler. Wenn man ein bisschen genauer in die Kundensegmentierung reingeht, sind das natürlich Kraftsportler, sind Bodybuilder, sind zum Beispiel Kletterer, sind aber auch Triathleten, es können auch Läufer sein. Die wissen allerdings oftmals noch gar nicht, dass sie eigentlich ein Proteinsupplement brauchen. Das müssen wir ihnen noch sozusagen ein bisschen näher bringen. Aber sagen wir mal, grob umfasst ist es eigentlich der gesamte Kraftsportbereich, der gesamte Ausdauersportbereich, der als Kundensegment in Frage kommt. Der zweite Punkt, den wir uns jetzt anschauen müssen, sind die sogenannten Value Propositions. Also welchen Wert bietet man dem Kunden? Was ist das Besondere? Und da ist es bei mir eigentlich so, dass ich dem Endverbraucher Bio-Qualität zu sehr günstigen Preisen anbieten kann. Das hört sich jetzt erstmal nicht besonders innovativ an, ganz ehrlich, das ist es auch nicht. Aber mir ist einfach bei der Konkurrenzanalyse der anderen Unternehmen, die es momentan am Markt gibt, aufgefallen, dass die Preise für Bio-Proteine einfach unverschämt hoch sind. Man kann für ein Kilo Bio-Protein locker 50 Euro zahlen. Wenn man die Anbieter vergleicht, ist es im Schnitt sind es ungefähr 45 Euro, die das Kilo ausmachen, was einfach eine absolute Frechheit ist. Bio ist ja nicht nur etwas, sagen so, oder wenn man Bioprodukte verkauft, muss man ja auch irgendwie diesen Bio-Lifestyle ein bisschen leben. Und dazu gehört für mich zumindest, dass man nicht die Kunden massiv abzocken kann, indem man auf den Einkaufspreis, der ungefähr bei 12 Euro das Kilo liegt, eine riesengroße Marge draufschreibt und zum Schluss sagt, wir sind das faire Unternehmen, wir verkaufen Bioproteine. Da habe ich gesagt, das kann ich besser machen und das ist ja auch ganz, ganz einfach. Das heißt, nochmal zurück zur Value Proposition, Bioqualität zu sehr günstigen Preisen und ich werde das Protein pro Kilo ungefähr, wenn man alle Kosten mit einrechnet, für 20 Euro das Kilo verkaufen. Das ist immerhin noch ungefähr 15 Euro besser als jedes der etablierten Unternehmen, die es am Markt gibt, seit einigen Jahren anbieten kann. Das sind Whey-Proteine, also Molkeproteine, das ist jetzt schon ein bisschen spezifischer. Molkeproteine sind die hochwertigsten Proteine, die Sportler zu sich nehmen können aufgrund ihrer besonderen Eigenschaften. Deshalb war es natürlich auch klar, diese Molkeproteine anzubieten und nicht zum Beispiel das Milchprotein, was einfach eine andere Zusammensetzung hatte, weil ich merke schon, die Aufmerksamkeit schweift ab, da müssen wir jetzt nicht weiter reingehen. Das könnt ihr auch nachher beim Rotwein oder im Einzelgespräch. Wenn das interessieren sollte, genau, darf ich gerne später fragen. Also wir haben Bio-Qualität zum sehr günstigen Preis, ungefähr 20 Euro pro Kilo. Das ist mein Hauptstand, auf dem das Ganze steht. Diesen Preisvorteil gebe ich an die Kunden weiter. Es ist natürlich auch klar, dass ich eine gewisse Marge davon bekomme. Das ist ja auch in Ordnung. Es kommt immer darauf an, wie hoch ist diese Marge eigentlich. Es wird zusätzlich Rückstandsanalysen geben. Das ist wieder aus der Kampagnenlogik heraus gedacht. Die Kunden wollen gerne wissen, was ist da eigentlich drin. Wir geben diese Informationen, tut bis jetzt eigentlich auch niemand. Die Großpackung ist natürlich der alte Bekannte, die Großpackung kommt auch mit dazu. Und auch was ich mir auf die Fahnen geschrieben habe, obwohl das auch wieder Kampagnenlogik ist, ist die Transparenz. Das heißt, natürlich möchte ich genau Aufschluss darüber geben, warum ist dieses Protein, steckt in diesen 20 Euro schlussendlich eigentlich drin. Mich würde mal interessieren, bei den anderen Unternehmen, wenn man das aufsplitten würde, wie die eigentlich auf ihre Preise von teilweise 50 Euro kommen. Vorreiter ist da zum Beispiel das Unternehmen foodspring.de. Vielleicht kennt das der eine oder andere von euch, die das Protein, glaube ich, auch den Kilo für 50 oder 60 Euro anbieten, also wahnsinnig überteuert. Und die andere Value Proposition ist, dass ich genau Aufschluss darüber gebe, was bringt das eigentlich? Molkeprotein ist Molkeprotein. Wenn es Bio ist, heißt es nicht unbedingt, ist es nicht unbedingt, da sind wir noch ein bisschen uneins drüber, aber es heißt nicht unbedingt, dass jetzt die Nährstoffzusammensetzung so viel besser ist als konventionelle Milch, dass man es allein deshalb kaufen müsste. Nein, es ist der ökologische Gesichtspunkt, es ist die Nachhaltigkeit, die dahinter steckt. Und das ist in meiner Kommunikationsstruktur auch ein wesentlicher Element, dass ich die Kunden darauf hinweise. Weil ich möchte nicht, dass jemand mein Protein kauft, in der Annahme, dass er dort jetzt irgendwie gesund durch würde, dass es wesentlich gesünder ist als das konventionelle Protein. Darf ich an der Stelle kurz ergänzen? Natürlich, bitte. Ja, genau, weil das ist was, dass alle, die sich mit Food-Gründungen und auch mit Fit-Food und Health-Food auseinandersetzen, sicherlich auch wissen, dass wir keine Health-Claims machen dürfen. Wir dürfen nicht sagen, immer wenn du das isst, dann das und das. Das kann, wenn jemand sagt, sorry, ich habe jetzt eine Woche irgendwie den Joghurt gegessen und ich habe irgendwie immer noch ein Flattern am Ohrläppchen, dann habt ihr sofort eine Klage. Im Zweifelsfall oder eine Abmahnung. Das sind so Sachen, also gut, dass du da an dieser Stelle auch nochmal auf diese Health Claims, die sogenannten, hinweist. Das ist einfach wichtig für alle, die mit Food-Themen zusammen zu tun haben. Und also der Kunde, Florian hat es ja schon gesagt, deswegen fangen wir da auch an. Wer ist euer Kunde? Der steht immer im Mittelpunkt. Und immer wenn ihr euch fragt, welches Problem löse ich mit meinem Produkt, mit meiner Dienstleistung für meine Kunden, welche Sehnsucht erfülle ich ihnen? Welche Wege kürze ich ihnen ab? Mache ich ihnen angenehmer? Mache ich ihnen leichter? Wenn ihr euch mit diesen Fragen auseinandersetzt und diese Fragen beantwortet, denn die müsst ihr zwingend beantworten für ein funktionierendes Geschäftsmodell, dann seid ihr im Umgang mit der Canvas in diesem Feld unterwegs. Nach den Value Propositions schaut man sich die Channels an. Das sind die Distributionskanäle, wie man sein Produkt eigentlich an den Markt bringen will und überlegt, wie tun wir das in dem Fall. Bei mir ist es so, dass es einen Online-Shop gibt. Ich habe kein Geschäft und werde auch keines haben, wo ich das verkaufe. Es ist also grob gesagt das Internet, was ich einfach als Channel habe, um mein Produkt an den Mann oder auch an die Frau zu bringen. Dürfen wir ganz kurz einen Blieps machen, weil es geht ja darum, wie wir eben eins von diesen vielen Werkzeugen in die Komponentenlogik bringen. Und bei dem Stichpunkt Online-Shop, Blieps, haben wir die erste mögliche Komponente, die man einbauen kann, wenn man will, und die du, glaube ich, auch für die Proteinkampagne nutzt. Ja? Genau. Nur mal so als gedankliche Fußnote. Kann ich jetzt auch was zu den Komponenten sagen, wenn es gewünscht ist? Wir können sie ja sammeln und dann danach... Wie gesagt, wir sind hier im Experiment. Die Stühle kommen auch schon näher. Wir machen ja, erstmal weiter. Ne? Danke. Okay, also das war es grob zu den Channels. Ist klar, denke ich. Dann haben wir die Customer Relationships. Wie gehen wir eigentlich mit unseren Kunden um? Und das, bei mir ist es so, dass das automatisiert natürlich abläuft. Man informiert sich auf der Webpage, kauft dann das Produkt über den Online-Shop. Und natürlich gibt es auch noch eine persönliche Komponente, die dann zum Beispiel über Facebook, jetzt gerade bei mir, wo ich meinen MVP teste, über Facebook funktioniert. Denkbar wären auch noch Blogs oder Foren, in denen man halt mit den Kunden kommuniziert. Nach den Customer Relationships geht es jetzt weiter zu den Revenue Streams. Natürlich ist das irgendwo, es ist so immer ungern gesehen, darüber nachzudenken, aber man muss natürlich denken, wie macht man eigentlich Kohle mit der ganzen Sache? Und da kann ich jetzt natürlich nicht ganz dezidiert Aufschluss drüber geben. Wie bitte? Pardon, wir sind bei Revenue Streams, unten rechts. Ich sag mal, grob gesagt ist es bei mir Verkauf Protein in Großpackung. So mache ich mein Geld. Es gibt jetzt noch, warum ich gesagt habe, ich kann noch nicht ganz Aufschluss darüber geben, es gibt noch eine zusätzliche Komponente, die ich integrieren werde, aber die ist noch nicht ganz spruchreif, die dann auch noch sozusagen ein bisschen Geld in meine Tasche hoffentlich reinspülen wird. Genau, das ist mein Revenue Stream. Das ist was, das sagen wir einfach. Manche Leute bauen ihre Ideenkonzeption, ihre Geschäftsmodelle erstmal sehr, sehr spitz, sehr punktuell auf und sagen, okay, ich teste, gerade wenn ich im Testing bin und nicht viel Startkapital habe, ich teste erstmal eine Variante oder ein Grundprodukt und dann kann ich ja, horizontale Diversifizierung, ich kann Varianten, ich kann mein Sortiment erweitern, ich kann zusätzliche Angebote schaffen, ich kann Zusatznutzen kreieren, die mir dann auch wieder weitere Einkommensquellen erschließen. Und deswegen können hier noch ganz viele andere Sachen stehen, aber lean, schlank gedacht, Bio-Whey-Protein in Großpackungen ist natürlich die Erlösquelle, die Marge, die dann übrig bleibt. Genau. Genau, jetzt sind wir bei dem Punkt Key Resources, also Schlüsselressourcen. Was brauche ich, damit meine Idee, mein Konzept wirklich funktioniert? In meinem Fall brauche ich ein hochwertiges Ausgangsprodukt, damit ich überhaupt ein physisches Produkt habe, was ich verkaufen kann. Ich brauche das Internet als sozusagen mein Channel, als Distributionskanal. Ich brauche Know-how über Protein, Sport und Ernährung, dass ich das Konzept auch so gestalten kann, dass es mir zum Schluss abgenommen wird. Mhm, genau, das ist ja, da kam der Hinweis aus dem Plenum ja gerade ganz wunderbar, dass einfach das hochwertige Ausgangsmaterial für dich eine absolute Schlüsselressource ist, auch infrastrukturell gesehen. Ich muss da ja auch rankommen. Florian hat mir rückgemeldet in der Arbeit mit der Business Model Canvas, sag mal Kirsten, also diese Aspekte Key Resources und Key Activities, da habe ich mich am häufigsten verhakt. Was ist denn da eigentlich der Unterschied? Vielleicht ganz grob als Hilfestellung, die Key Resources beschreiben die Infrastruktur, das können aber auch Patente sein, das kann eine Fabrik sein, die ihr braucht, die sozusagen eine Produktionsstraße entwickelt für was oder halt auch auf den Manufakturen Bereich runterskaliert, eine Mietküche, in der ihr sozusagen erstmal euer MVP zusammenbrutzelt und backt und am Markt testet. Das kann aber auch eine Marke sein. Ja? Also Patente, Produktionsstraßen, Marken, Infrastruktur. Ja? Ich habe eine Frage. Sind Menschen, die ich in meinem Business Model brauche und mein Geschäft betreibe, auch als Key Resources? Natürlich sind das, was Menschen wissen, und hinter jeder Infrastruktur stehen ja auch wieder Menschen, die das machen. Die Menschen kommen aber bei den Key Partners tatsächlich ins Spiel. Okay, genau, natürlich. Also die Menschen, die brauchen wir immer, auch bei automatisierten Businesses. Sieht man ja an so automated, personalized Businesses wie Amazon. Die sagen, wir kennen dich besser als du dich selber, wir haben das voll automatisiert, aber natürlich kommen da immer irgendwo Menschen ins Spiel. Absolut. Genau, also Key Resources, Infrastruktur und Key Activities ist der nächste Punkt. Genau, Key Activities, also welche Aktivitäten muss ich eigentlich vollziehen, damit mein Geschäftsmodell, damit mein Konzept in die Tat umgesetzt werden kann? Da kommen wir zu deiner Frage. Genau, in meinem Fall jetzt grob gesagt, ist es der Aufbau eines Shops, der Aufbau einer Community und natürlich ganz wichtig Marketing und Sales. Ohne das funktioniert es leider überhaupt nicht. Ich weiß, in dem Nachfolgerbuch von Feltin steht immer das Marketingmonster, was da immer so skizziert wird, aber auch in seinen schlimmsten Auswirkungen natürlich. Leider ist die Grunderfahrung ist, das Produkt kann noch so toll sein, wenn man nicht Marketing und Sales betreibt, die man übrigens wunderbar über das Komponentenportal outsourcen kann, bringt es nichts und man wird keinen Erfolg haben. Denn die Leute müssen wissen, dass es dieses Produkt gibt. Bei anderen Leuten, wenn jetzt eine technische Innovation zum Beispiel dasteht, ja, ich habe auch mal mit jemandem gearbeitet, der ja, für so Sachen vielleicht eine Idee hätte. Da brauche ich natürlich Technology und Research. Das wäre dann eine Key Activity, die ich aktiv betreiben muss. Ja, da hinten noch eine Frage? Klar. Super ja. Frage. Ich finde das eine super Frage. Oh, natürlich. Klar. Die Frage, die da hinten kam, und ist eine super, super Frage, sollte man Marketing und Sales auslagern oder ist und bleibt das Lead-Entrepreneur und Chefsache? Ist ja total gefährlich, jemanden draußen irgendwie Marketing für mich machen zu lassen, der mich vielleicht nicht versteht. Ich würde die strategische Ausrichtung, da sind wir wieder bei stimmig zur Person und stimmig zum Markt, da sind wir beim Entrepreneurial Design, da sind wir bei einem scharfen Ideenkonzept, bei einem stimmigen Geschäftsmodell, bei deiner Vision als Entrepreneur. Die Strategie musst du klar haben und die gehört in das Briefing für deinen Dienstleister. Und je nachdem, wie ihr euch testet und ob der andere dich versteht oder die andere, sagst du, alles klar, ich kann mir vorstellen, dich operativ Sachen übernehmen zu lassen. Es ist was anderes, wenn ich zum Beispiel einen Redaktionsplan entwickle für die Art und Weise, wie ich meine Social-Media-Kanäle bespielen will, wenn wir jetzt im Bereich Content-Marketing, Community-Building, und dann dieses Redaktionskonzept oder diese Ideen einem Dienstleister präsentiere, oder ob ich jeden Tag mir dreimal den Wecker stelle und irgendwas irgendwo posten muss oder mich irgendwie auf Buffer oder in irgendwelchen Geschichten vertüdel, weil ich immer denke, und jetzt muss ich noch hier kommentieren und jetzt muss ich das noch machen. Dann bist du den ganzen Tag auf Facebook, dann machst du überhaupt nicht mehr dein Business. Aber natürlich muss jeder externe Dienstleister genau kapieren, was er für dich tun darf und tun kann. Deswegen ist es so wichtig, dass ihr wisst und auch darüber sprechen könnt, was ihr wollt mit eurem Konzept. Also du siehst strategisches, integratives Kommunikationsdesign ist was, das gehört definitiv zum Lead-Entrepreneur. Und den operativen Kram, ja, Pressemitteilungen schreiben, ist auch nicht verkehrt. Gehört auch zu Content-Marketing, PR im Endeffekt. Alles, was deiner Zielgruppe eine glaubwürdige, eine sympathische Geschichte erzählt darüber, dass es dich gibt. Alles, das kann alles helfen, dich und dein MVP auf die Straße zu bringen. Im Englischen heißt es Leverage. Ne? Das ist ein Video, ist eine Vokabel, die in diesen Videos immer wieder auftaucht, to leverage. Ich finde das ein cooles Wort, weil das genau diese Hebelwirkung, ja, diesen Hebel beschreibt. Und ihr braucht diesen Hebel. Und der schwerste Schritt, das sagt Günther Faltin ja auch immer, ist der von 0 auf 1. Ja. Okay, danke für die Frage. Jetzt gehen wir weiter. Als nächstes kommen die Schlüsselpartner, die Key Partners ganz links oben. Und da ist bei mir natürlich mit Abstand der wichtigste Key Partner, ist der Hersteller, der Produzent des Proteinpulvers. Key Partner ist bei mir aber auch das Komponentenportal, denn die meisten Dienstleistungen um die Gestaltung des Konzeptes herum beziehe ich oder werde ich über das Komponentenportal beziehen. Das heißt, wenn man mir das Komponentenportal wegnehmen würde, würde es etwas schwieriger für mich werden, das Konzept umzusetzen. Und mit dem Komponentenportal eben externe Dienstleister, ja? Also wie zum Beispiel die Kirsten mit dem Coaching. Oder jetzt im Proof of Concept die Content-Marketing-Strategie denn wir müssen uns überlegen, ja, auch das beste Ideenkonzept, auch das beste Geschäftsmodell auf Papier bleibt eine Idee, bleibt ein Konzept, ist eine Hypothese. Und keiner von uns hat eine Glas- und Kristallkugel, deswegen gehen wir raus und testen möglichst früh, ob unsere Hypothesen sich in der Realität bewahrheiten. Und so etwas wie zum Beispiel eine Facebook-Kampagne sind immer nur Beispiele. Ich würde nie sagen, mach immer das und dann geht immer das. Und ihr müsst gucken, was zu eurem Ideenkind am besten passt, ist eine wunderbare Gelegenheit, um Zielgruppensegmente, über die wir auch viel gesprochen haben, noch mal besser kennenzulernen, um zu gucken, okay, ja, wir sprechen jetzt mal ganz gezielt das und das Segment an und messen die Resonanz. Ach, schau mal einer, guck, sind die nicht so webaffin, vielleicht sind die doch an einem anderen Produkt interessiert und guck mal, wer hier alles reagiert hat, damit haben wir im Vorfeld gar nicht so gerechnet. Also die Realität ist immer noch besser als das allerbeste Konzept. Dann der letzte Punkt, den wir haben, ist die sogenannte Cost Structure, also die Kostenstruktur. Das heißt letztendlich, was muss ich für Kosten aufbringen oder für Geld aufbringen, damit mein Geschäftsmodell funktioniert. In meinem Fall wäre das jetzt Marketing und Sales. Vielleicht ganz kurz nochmal, das ist ein ganz guter Übergang auf die Frage von vorhin nochmal. Also ich zum Beispiel merke selber, ich bin im Sales nicht so gut, ich mag das auch nicht so gerne und ich kann es nicht professionell tun und vor allem fehlt mir die Zeit dafür. Und deshalb ist das der Grund eigentlich, warum ich das über das Komponentenportal dann outgesourced habe. Ja, klar. Ja, das wird in der Tat schon, aber ich gehe jetzt davon aus, das Komponentenportal ist ja auch in der Logik der Kampagne gegründet worden, mit dem Professor Faltin ja auch als Gründer. Und der wird bei der Romy schon auf die Finger hauen, wenn die Romy jetzt die Preise nach oben treiben will, denke ich. Ja? Also da mache ich mir jetzt eigentlich überhaupt keine Sorgen. Genau, also ich hätte noch eine andere, ja, eine schöne analoge Lösung für dich. Wenn jetzt jemand sagt irgendwie, okay, ein Online-Shop ist jetzt auch eine überschaubare Größe, aber wenn jetzt jemand sagt, Online-Shop, ich habe, glaube ich, sogar einen Gründer, mit dem der diese Variante durchspielt für sein MVP. Ich nehme als Channel, als Vertriebskanal Direktvertrieb. ich mache das mit der Mietküche, ich stoppel mir das zusammen, ich packe mir die Sachen ins Auto und ich fahre Multiplikatoren, da sind wir dann nicht mehr im Endkundenbereich, das wäre einfach zu zeitaufwendig, das sollte man sich ganz genau überlegen, sondern ich bin im Multiplikatoren-Segment, ich bin im Retailer-Filialsegment und teste das und sag, hier ist mein MVP, habt ihr Bock, das mal irgendwie eine Woche oder zwei zu testen? Wenn ja, nehmt es in euer Sortiment auf, dann kann ich eben auch über Vorverträge, Größenhandlungen, Größenordnungen festlegen, habe eine stabile Planungsgröße und bin wieder in der Logik, dass dann nur Kosten anfallen, wenn ich auch Einnahmen generieren werde. Das wäre eine Möglichkeit, dann brauchst du gar keinen Shop, egal von wem. Da hinten ist noch eine Wortmeldung. Ja, ja. Ja, Märkte, wunderbar. Das Geschäft der Proteine, also Ergänzungssachen, ich kenne sie wenig, weil ich bin kein Sportler, so Extremsportler. Aber ich könnte mir vorstellen, du schaust in Sportgeschäfte, Supermärkte wahrscheinlich, in bestimmte Ecken von manchen Supermärkten, in Fitnessstudio, Apotheken und so. Ich sehe, dass das Geschäft heute sehr zentriert auf Internet, also Webkanäle ist. Gibt es einen Grund dafür, wenn Sie heute hier thematisieren wollen oder schon für Sie behalten? Darf ich die Frage kurz in den Raum spielen, bevor Florian antwortet? Die Frage war, wenn wir jetzt hier schon über verschiedene Customer Segments sprechen, einmal den Endkunden, den wir gut über einen Online-Shop erreichen können, wunderbar. Und dann, was weiß ich, Multiplikatoren, zielgruppenrelevante Knotenpunkte wie Sportstudios, vielleicht Apotheken, Geschäfte für Sportbekleidung, alle, die sozusagen BioWay-Protein ins Sortiment aufnehmen könnten. Gibt es einen Grund dafür, warum Florian primär den Online-Shop weg geht? Also ist eigentlich ganz einfach zu beantworten. Ich habe das Ding ja jetzt erst gegründet und die Proteinkampagne ist momentan auch noch ein MVP. Das heißt, ich schaue erstmal, sind meine Hypothesen, werden die überhaupt vom Markt bestätigt? Wenn die einmal bestätigt werden und wenn ich über den Distributionskanal Online-Shop einen Umsatz machen kann, bei dem ich annehme, dass der sich in der Zukunft auch so fortsetzen wird, würde ich natürlich auch die Variante des Direktvertriebes wählen und dann auch zum Beispiel gezielt Fitnessstudio-Ketten oder Drogeriemärkte etc. anzusprechen. Aber es ist halt so, am Anfang, man kann ja nicht, das MVP ist ja das minimal funktionsfähige Produkt, was ich hier herausspiele. Ich kann ja nicht auf allen Distributionskanälen sofort präsent sein. Genau, da würde ich mich selber komplett mit überfordern. Ja, und je nachdem. Deshalb erstmal ein Kanal. Ja. Und wir haben es hier ja auch mit einem klassischen Nischenprodukt zu tun, das wir dank Internet weltweit distribuieren können, theoretisch. Wenn ich hingegen ein Produkt habe, das wirklich in der Region verhaftet ist, wo ich weiß, meine Käuferschaft, meine Zielgruppe, die kann ich erstmal lokal abholen fürs Testing. Klar gehe ich dann auf den Wochenmarkt und gucke, baue ich mir da ein Tischchen auf und gucke mal, wie die Leute reagieren. Auch die Beantwortung dieser Frage hängt ganz allein von deinem Geschäftskonzept, von deiner Idee ab.